E-Government Podcast, der Podcast rund ums Thema E-Government. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe des E-Government Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Zunächst haben wir eine neue Kategorie, die Hausmeister-Themen, wo wir einen kleinen Einblick in unsere, ja, in unsere Zahlen, in unsere ersten Feedbacks geben. Dann unser großes Thema für diese Woche oder für diesen Monat sind die Bürgerportale. Was gibt es da an Möglichkeiten? Was stellen Kommunen ihren Bürgern zur Verfügung? Natürlich haben wir auch wie immer News aus dem Bereich E-Government für euch. Leider Gottes muss der Teil Kurioses und zu meinem größten Bedauern auch Österreich entfallen. Oh nein! Ja, dann machen wir gleich weiter mit den Hausmeister-Themen. Unsere dritte Ausgabe hört ihr heute. Und was ich sagen kann, ist, wir haben ein neues Intro. Dazu hätte ich gern mal Feedback von euch. Wir haben ein bisschen was Musikalisches gemacht. Ihr habt es im Eingang gehört. Dann haben wir tatsächlich festgestellt, dass wir Hörer haben. Wir haben in unserem Podlove-Publisher gesehen, dass wir zwischen 50 und 80 Hörer pro Folge haben, was für die dritte Folge ganz beachtlich ist. Trotzdem kann es natürlich mehr werden, klar. Auch gebt ihr Hörer uns inzwischen Feedback. Danke schon mal dafür. Ich bekomme Feedback über Google+ oder per E-Mail zugeschickt. Hauptsächlicher Inhalt die Audioqualität, an der wir arbeiten. Ihr werdet es heute hören. Wir haben ein bisschen was getan an der Audioqualität und wir hoffen, dass man heute schon die ersten Ergebnisse feststellen kann. Dann bekomme ich als Feedback, dass die Inhalte, die wir hier liefern, durchaus von Interesse sind. Ja, ihr könnt uns natürlich Feedback geben auf den verschiedensten Plattformen, Facebook, Google+, iTunes. Da würden wir uns ganz besonders über die eine oder andere Bewertung freuen. Im Blog könnt ihr natürlich auch kommentieren oder uns auch auf Twitter folgen. Die ganzen Handles dazu findet ihr im Blog. Ja, dann haben wir tatsächlich auch Flatter-Spenden bekommen. Danke schon mal hierfür. Ihr könnt uns auch weiter über Flatter unterstützen. Wir bieten auch PayPal an. Oder ganz neu sind wir auch auf Patreon vertreten. Dazu findet ihr alle Links auch bei uns im Blog. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und das wäre dann unser Hauptthema, die Bürgerportale. Wir haben uns mal verschiedene solcher Portale angeschaut und haben festgestellt, man kann die in drei Kategorien unterteilen. Die erste Kategorie wären die Informationsportale, die tatsächlich auch lediglich als solche zu sehen sind. Die beinhalten relevante Informationen für den Bürger, wie Öffnungszeiten von Ämtern, Ansprechpartnern, wo kann ich was machen, Neuigkeiten zur Kommune. Wie gesagt, wo kann ich was beantragen, wer ist da mein Ansprechpartner, wem kann ich eine E-Mail schreiben. Teilweise gibt es Ratsinformationssysteme mit Sitzungsprotokollen aus dem Rathaus. Das Problem bei diesen Informationssystemen ist, wie gesagt, die Inhalte sind relativ beschränkt. Oftmals ist es tatsächlich nur die Webseite der Kommune und wer schon mal auf seiner eigenen kommunalen Webseite war, wird in der Regel feststellen, dass die jetzt optisch nicht so wahnsinnig der Burner ist. Thorsten, wie siehst du das? Ja, die Webseiten, dazu ist natürlich auch schon was erschienen vor einiger Zeit. Im Moment, lass mich schnell nachschauen. Wo habe ich es denn? Genau. Portale, Defizite im Design. Die Kommune 21 hat dazu was geschrieben. Ich verlinke den Artikel bei uns in den Shownotes, beziehungsweise dann direkt unter dem Beitrag. Ja, die Portale der Kommunen, die Webseiten, die sehen teilweise sehr, sehr gut durchplant aus, mit eigenem CI. Gerade die großen Städte und Gemeinden ziehen das von vorn bis hinten durch, auch mit Struktur und wohlüberlegten Inhalten bzw. Nutzerführung. Aber kleineren Kommunen. Es sind hauptsächlich die kleineren Kommunen, da hast du recht. Aber auch bei größeren finde ich teilweise, ist es nicht so wahnsinnig nutzerfreundlich, teilweise sehr unübersichtlich. Es gibt gute Beispiele, es gibt aber auch leider bei größeren Städten nicht so tolle Beispiele. Aber na klar, hauptsächlich kleinere Kommunen, die dann den Bürgermeister kurz vorstellen, der schreibt ein Grußwort. Das ist schön für die Bürger, da sehen sie den Mann mal wenigstens oder die Frau und können sich seine Begrüßung durchlesen. Aber das Angebot lässt dann doch oft zu wünschen übrig. Und wie du schon sagtest, designtechnisch passt man sich an die Homepage an. Aber das Design ist meistens tatsächlich eins, was von irgendwelchen Agenturen zu viel, viel Geld an die armen kleinen Kommunen verkauft wurden, die sich dann wundern, dass sie keine Gelder mehr in den Haushalten haben. Ja, 2015 ist in den Kommunen noch nicht angekommen, was das Internet angeht. Aber ich habe Hoffnung und man sieht auch durchaus wieder positive Beispiele. Wenn ich vielleicht mal die Homepage der Stadt Würzburg nennen darf oder Ingolstadt, die sehr wohl durchplant sind, immer aktuell, gibt sicherlich noch mehr. Also auch an euch als Hörer, wir sind immer froh über Informationen, über tolle Webseiten von Kommunen. Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Auch in dem Artikel, den der Thorsten vorhin angesprochen hat von der Kommune 21, sind ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, die man sich durchaus mal anklicken sollte. Zum Beispiel von der Stadt Stockholm. Da hast du recht. Stockholm ist jetzt nicht direkt eine deutsche Stadt. Aber die zeigen, wie es gehen kann. Da hast du recht. Okay, du sprachst vorhin von drei verschiedenen Portaltypen. Ich habe den Portaltyp Open Data Portale noch entdeckt. Das wäre der zweite der drei Typen. Ja, hier in versuchen die Kommunen allerlei Daten maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen. Maschinenlesbar ist der Wunsch von uns allen. Es gelingt einigen Kommunen sehr gut, zum Beispiel Hamburger Transparenzportal, was erst neulich produktiv ging, genauso wie das Portal der Stadt München. Das heißt München Transparent. Da findet auch demnächst einen Open Data Day München mit Hackathon statt, wo einfach aufgerufen wird von der Stadt, mit den Daten auch was anzufangen und einfach mal damit zu spielen. Ja, Standardisierung ist noch so ein Problem bei den Open Data Portalen. Jeder nutzt oder veröffentlicht die Daten irgendwie. Es gibt noch keinen einheitlichen Standard, obwohl der eigentlich relativ einfach identifizierbar wäre. Auch die Verwendungslizenzen sind oftmals unklar. Da kann man noch ein bisschen was ändern. Man weiß oft nicht, ob man die Daten tatsächlich auch kommerziell nutzen kann, ob man sie wieder veröffentlichen darf. Da sind ganz, ganz viele Dinge offen, obwohl Lizenzen zur Verfügung stehen, die man natürlich dafür nutzen könnte. Aber zum Thema Open Data werden wir nochmal eine Sondersendung machen, wo wir ganz detailliert darauf eingehen. Ja, oftmals ist die kommerzielle Nutzung nicht erlaubt, habe ich schon gesagt. Und in Deutschland steht das Ganze ganz am Anfang. Leuchtendes Beispiel ist erst neulich wieder veröffentlicht worden, ist Großbritannien und auch die USA. Hier ist prinzipiell so, dass alle Daten, die mit Steuergeldern erhoben wurden oder bezahlt wurden, öffentlich sind und unter einheitlichen öffentlichen Lizenz zur Verfügung stehen. Das heißt, jegliche Daten, die jetzt nicht zu persönlich sind, die mit Steuergeldern finanziert wurden, stehen allen Leuten zur Verfügung, zur Nutzung. Ich werde auch hier in den Shownotes noch ein paar leuchtende Beispiele für Open Data Portale mit verlinken. Ja, wie du schon sagst, das ist in Deutschland ganz am Anfang. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Deswegen machen wir auch eine Sondersendung dafür, weil es einfach dazu dient, die Transparenz der Kommune zum Bürger zu schaffen, wie du auch sagtest mit dem Munich Transparency Portal. Der Bürger bekommt so einfach einen Einblick, wo gehen zum Beispiel meine Steuergelder hin, welche Straße wird neu gebaut, welcher Gullideckel muss neu ausgehoben werden und so weiter und so fort etc. pp. Durchaus eine feine und interessante Geschichte. Ja, da gibt es ja noch eine Gruppe von Portalen, Die hast du dir noch angeschaut. Die dritte Gruppe, die wir identifiziert haben, ist meines Erachtens die allerspannendste, denn das sind die Dienstleistungsportale. Das heißt, das sind solche Portale, auf denen jeder Bürger ausgewählte Dienstleistungen einer Kommune in Anspruch nehmen kann. Jetzt gibt es das natürlich in unterschiedlichsten Ausprägungen. Zum einen gibt es Beispiele, wo man Anträge online ausfüllen kann, diese dann ausdruckt, unterschreibt und an die Kommune schickt. Das ist so ein bisschen 90er Jahre, aber es ist ein Anfang. Zweite Möglichkeit ist, dass man die Anträge online ausfüllt und per PDF an die Kommune schickt. Da sind wir immerhin schon mal einen Schritt weiter. Ja, du bekommst schon mal eine Ausfüllhilfe. Richtig, und es ist nicht mehr mit offline. So ist es. Die dritte und eigentlich einzig wirklich sinnvolle Möglichkeit ist, dass diese Anträge online ausgefüllt und anschließend medienbruchfrei an die Kommune geschickt werden. Sprich, auch bei kostenpflichtigen Dienstleistungen wie der Beantragung einer Meldebestätigung zum Beispiel mit Online-Bezahldienstleistung. Das heißt, der Bürger setzt sich vor seinen Computer, wählt sich in dieses Dienstleistungsportal ein, gibt seine Daten ein, im Idealfall mit EID-Funktion, sprich neuem Personalausweis, kann diese Dienstleistung direkt online bezahlen und sie wird direkt an die Kommune weitergeleitet, sodass der Bürger quasi gar nicht mehr aus dem Haus gehen muss. Ja, und der Vorteil für die Kommune ist natürlich, es landet dann auch direkt beim Sachbearbeiter im Fachverfahren. Das heißt, er kann es direkt weiterverarbeiten. Er muss nicht extra eine E-Mail aufmachen oder sich ein PDF ausdrucken oder ähnliches, sondern die Daten landen, es gibt da verschiedene Datentransportstandards, direkt in den Fachverfahren. Richtig. Das einzige Problem bei den Dienstleistungsportalen ist, dass es im Gegensatz zu den Informationsportalen noch nicht so wahnsinnig verbreitet ist. Ja, es gibt mit dem Jahreswechsel durch diese ganze medienbruchfreie Außerbetriebssitzung von dem PKW gibt es jetzt diverse Portale, die das bieten. Es gibt zum Beispiel auch, was wir in einer der vorigen Sendungen mal angesprochen haben, die Seite des Justizministeriums zur Beantragung des Führungszeugnisses. Oder wenn man zum Beispiel nach Bayern schaut, dort gibt es in sehr, sehr vielen Kommunen Portale, die eine gesammelte Anzahl an Dienstleistungen anbieten, wo genau das angesprochen wird oder geliefert wird, was wir gerade ansprechen. Ich sag nur Mongela 3.0. Auch eins deiner Lieblingsthemen kommt in einer der folgenden Sendungen mit dran. Mongela finde ich toll. Ganz großes Kino. Ja, die tun auf jeden Fall was. So, jetzt mal meine persönliche Frage. Was soll denn der ganze Kram? Warum soll ich als Bürger das Ganze online machen und dann auch noch so bequem, dass das der Sachbearbeiter quasi direkt in seine Finger diktiert bekommt und sich noch nicht mehr Gedanken machen muss, nur noch ein paar Häkchen klickt und fertig. Warum sollte ich das tun? Was bringt mir das? Ja, für dich als arbeitender Mensch ist es natürlich schon davon sinnvoll, weil du dir nicht einen Tag freinehmen musst. Ja, du kannst das bequem von zu Hause 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erledigen und musst dir nicht einen Tag Urlaub nehmen, um aufs Amt zu gehen. Beim Amt hast du immer Wartezeiten, du hast meist schlecht gelaunte Mitbürger um dich herum. Und in vielen Gemeinden und Ämtern habe ich so die Erfahrung gemacht, lässt auch der Service vor Ort manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist ein anderes Problem, das ist klar, aber das kannst du als Bürger damit umgehen und du kannst das bequem jederzeit erledigen. Das heißt, ich kann auch irgendwann mal meinen Personalausweis online beantragen oder wird es immer noch Dienstleistungen geben, wo ich aufs Amt muss? Es wird in absehbarer Zeit immer Dienstleistungen geben, wo du noch aufs Amt musst. Das ist ganz einfach auch da, weil es viele Dienstleistungen gibt, die sich nicht von selbst erklären. Ja, es gibt diverse Anträge, die sind 25 Seiten lang, wo kein Mensch weiß, was er ausfüllen muss. Da wird Hilfe benötigt. Und was einen Personalausweis angeht, da stehen uns natürlich die Gesetze in Deutschland noch ein bisschen im Weg, um das komplett zu ermöglichen. Naja, fände ich jetzt auch nicht so sinnvoll, weil irgendwann muss man ja auch mal persönlich identifiziert werden und nicht nur elektronisch. Stell dir vor, du hast den neuen Personalausweis mit freigeschalteter EID-Funktion, der läuft nach 10 Tagen ab und du identifizierst dich damit, um den neuen zu beantragen. Ja, aber da ist immer noch nicht klar, ob ich immer noch so ausschaue wie auf dem alten Ausweis. Punkt für dich. Danke! Okay. Wer dazu noch mehr wissen möchte, gern bei uns in den Kommentaren. Wir haben da inzwischen schon einige Erfahrungen gesammelt. Wir antworten in unseren Kommentaren. Ihr könnt uns auch gern per E-Mail anschreiben. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. News. Die News. Und ich bin gleich wieder dran und fange an mit einem meiner Lieblingsthemen. Das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsthemen. Die Ausweis-App 2. Die ist jetzt ganz offiziell gestartet. Wurde auch auf der Omnicard vorgestellt. Da komme ich jetzt gleich zu einem meiner nächsten Punkte. Die Omnicard 2015, die fand in Berlin statt. Und da werden immer verschiedenste Kartensysteme unter anderem vorgestellt. Hier auch ganz groß Identifikationsmöglichkeiten mit verschiedenen ID-Karten bzw. Signaturkarten. Aber zurück zur Ausweis-App 2. Die Ausweis-App 2 ist wirklich ein tolles Ding. Das ist mal endlich an den Bürger gedacht. Es ist sehr einfach. Haben wir, glaube ich, in der letzten Episode schon mal erwähnt. Wir nehmen jetzt auch aktuell teil an einer offenen Beta-Phase für die Ausweis-App 2 mobil. Das heißt, man hat sein mobiles Telefon, im Idealfall ein Smartphone, und da verbindet man via Bluetooth ein Kartenlesegerät. Da gibt es recht tolle, die sind recht klein und schmal. Ist noch nicht das Gelbe vom Ei mit diesem Workaround, sage ich jetzt mal, dass man noch extra Kartenlesegerät braucht. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. Und zumindest auf iOS, was meine Erfahrung so angeht, funktioniert diese mobile Ausweis-App 2 recht gut. Genau, ich habe ein Thema gefunden. IBM hat mal wieder was gemacht. Die sind gerade dabei, die EID-Funktion so ein bisschen zu revolutionieren. Die haben nämlich den Identity-Mixer entwickelt. Das ist eine Cloud-Lösung, die im Prinzip dafür sorgt, dass Online-Anbieter nur diese persönlichen Daten von dir bekommen, die du ihnen auch wirklich geben willst und die sie auch wirklich benötigen. Das Problem, wie gesagt, wenn du dich online irgendwo anmelden musst oder wo du dich verifizieren musst, musst du sehr, sehr viele Daten von dir angeben. Name, Adresse, Telefonnummer, Handynummer, E-Mail-Adresse, im schlimmsten Fall noch Kreditkartendaten. Der Identity Mixer schafft das jetzt so über kryptografische Verfahren und Zertifikate, dass tatsächlich nur diese Daten geliefert werden, die du auch brauchst. Beispiel. Eine Online-Videothek verleiht ja auch Titel, die einen relativ strengen FSK-Bereich haben. Und mit diesem Identity-Mixer ist es möglich, dass verifiziert wird, dass du alt genug bist, diesen Film auszuleihen und zu schauen, aber nicht dein tatsächliches Alter, weil das nicht so wahnsinnig relevant ist. Aber das kann ich doch schon mit dem neuen Personalausweis. Das kannst du mit dem neuen Personalausweis, aber da komme ich auch in einem späteren Thema nochmal dazu. Die Wirtschaft ist da mit dem NPAN noch nicht so richtig warm geworden. Eigentlich sehr schade, weil die Einstiegshürde ist nicht so hoch. Richtig, aber die setzen momentan auch auf andere Möglichkeiten, ob man das gut findet oder schlecht findet. Ich bin da mit dir einer Meinung, ich finde es auch nie so wahnsinnig toll, aber überzeug mal die Wirtschaft. Da hast du recht. Aber der Kreis Ostallgäu ist dran, zumindest die Bürger zu interessieren für den neuen Personalausweis. Der Kreis Ostallgäu hat ein NPA-Testterminal für seine Bürger zur Verfügung gestellt. Konkret sieht es so aus, dass im Landratsamt ein Computer steht, der öffentlich zugänglich ist. Da läuft ein Linux drauf, eine ganz spezielle Distribution. Da läuft auch nicht die klassische Ausweis-App drauf, sondern die OpenECard-App. Das heißt, dieses Terminal funktioniert nur mit Open-Source-Software und, man mag es nicht glauben, es funktioniert tadellos. Sieht ganz gut aus. Auch der Landkreis Ostallgäu setzt ein Bürgerservice-Portal ein und die Bürger können das direkt live vor Ort ausprobieren. Gut, wenn du in Ostallgäu bist, ich schaue mal nach Sachsen, genauer gesagt nach Chemnitz. Die hatten nämlich Anfang des Jahres eine Bürgerbeteiligung zur freien Kultur ins Leben gerufen Und aufgrund des großen Andrangs der Bürger musste der eigentliche Endzeitraum verlängert werden um 2 Wochen, weil die Bürger das so toll fanden, dass sie sich auf einmal beteiligen können an Umfragen, damit sie mehr Zeit haben, das auch wirklich zu tun. Das Tolle an der Geschichte ist, es ist nicht nur, wie man das so kennt, man legt Fragebögen und Broschüren aus, die die Bürger ausfüllen konnten. Nein, das Ganze ging auch online. Stichwort E-Partizipation. Na, gucke her. Meine alte Heimat Chemnitz, hätte ich nicht gedacht. Deine alte Heide Chemnitz. Ich habe noch ein paar Zahlen. Gegen Ende dieser Bürgerbeteiligung zur freien Kultur haben 1200 Bürger teilgenommen. Das ist sage und schreibe eine Verdoppelung zum Vergleich zum Jahr 2013, wo nur 600 Bürger teilgenommen haben. Ja, haben sie wahrscheinlich ordentlich Werbung an der Uni gemacht. Aber immerhin, es geht voran in Sachsen. Ich freue mich. Alle Städte sollen sowas anbieten. Du bist schon wieder dran mit dem nächsten Thema, weil ich die Omnicard vorgezogen hatte. Die Omnicard hatte vorgezogen. Gut, dann gehe ich von Sachsen mal schnell nach Nordrhein-Westfalen. Die dortige Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat ja durchaus vor kurzem nicht direkt beteiligt, aber durch ein im viralen Netz doch stark vertretenes Video von einem bekannten FDP-Politiker wieder mal ihren Namen ins Spiel gebracht. Mittlerweile hat Nordrhein-Westfalen auch erkannt, dass es einen digitalen Wandel in der Verwaltung vollziehen muss. Sprich, NRW weiß jetzt, dass es E-Government gibt. Ja, eins unserer Dauerthemen ist auch die E-Mail. Es gibt wieder mal einen Innovationspreis für die E-Mail, der findet zum 2. Mal statt in diesem Jahr. Wird herausgegeben von Frankotyp Postalia, das ist ein innovativer Konzern, der prämiert innovative Kommunikationskonzepte rund um die E-Mail oder besser gesagt mit der E-Mail. Das Ganze soll der DE-Mail innerhalb der Wirtschaft Aufschwung geben und die Akzeptanz stärken. Mal schauen, was draus wird. Ich bin gespannt. Ja, wir hatten ja vorhin schon angedroht, dass wir uns zu dem Thema Open Data noch ein bisschen näher beschäftigen wollen. Auch DE-Mail wird natürlich eines der größeren Themen sein, mit dem wir uns in kommenden Episoden befassen. Ich schaue nochmal zurück nach Sachsen. Diesmal bin ich in Westsachsen in Plauen. Auch dort wurde eine Bürgerbeteiligung durchgeführt, und zwar eine Online-Umfrage zum Kulturangebot der Region. Und auch ein Artikel bei Kommune 21, selbstverständlich wird dieser, wie auch alle anderen News, die wir ansprechen, in den Shownotes verlinkt. Eine Aussage des Kulturreferenten aus diesem Artikel, der war richtig geschockt, kann man sagen, wie viele Bürger da mitgemacht haben. Zitat, die hohe Beteiligung hat uns überwältigt. Ach, guck, die Sachsen. Ja? Heute haben wir nicht Österreich, sondern Sachsen als Thema. Die Sachsen legen so langsam los. Ja. Tja, aber auch die Hamburger. Der Hamburger Senat stellt die Strategie zur digitalen Stadt vor und möchte in allen Lebensbereichen digitaler werden. Schauen wir mal, was draus wird. Ja, auch Hamburg als Großstadt sollte da natürlich ein bisschen aktiv werden. Können sich ja ein Beispiel an den Münchnern nehmen oder an den Sachsen. Oder an den Österreichern. Wir hatten neulich Wien. Ich habe noch was Schönes gefunden zum Thema offenes Ratsinformationssystem 2.0 macht die Politik vor Ort transparenter. Was ist das? Das ist auch ein bisschen so das Thema Open Data. Viele Kommunen bieten ihren Bürgern Zugang zu Informationen. Zum Beispiel, welche Baumaßnahmen sind in meinem Viertel geplant? Warum wird dieser Spielplatz abgerissen? Und so weiter und so fort. Der gemeinnützige Verein der Open Knowledge Foundation Deutschland hat solche Projekte jetzt zusammengeführt und eine Plattform für Bürger herausgebracht. Zunächst sind es natürlich nicht so die große Anzahl an Portalen, aber der Verein ist durchaus offen für Vorschläge, für Erweiterungen, um das Ganze auszubauen, um den Bürgern wirklich zu zeigen, dass es sowas gibt. Weil das ist nämlich das Problem. Der Bürger weiß es oft gar nicht, dass es sowas gibt, dass er sich das anschauen kann. Also es gibt durchaus einige Gemeinden, die schon ein öffentliches Ratsinformationssystem haben. Da gibt es sehr gute Systeme. Kurzer Disclaimer, eine Tochterfirma unseres Arbeitgebers vertreibt eins dieser Systeme. Aber die Kommunen trauen sich oftmals nicht, diese Ratsinformationssysteme wirklich zu öffnen. Ein Beispiel aus meiner eigenen Kommune, in der ich wohne, eine kleine Gemeinde mit 20.000 Einwohnern, die haben ein Ratsinformationssystem, aber das Einzige, was der Bürger darin sehen kann, ist, wann ist die nächste Sitzung und was ist das Thema der Sitzung. Obwohl die Systeme alle hergeben, dass auch die Sitzungsprotokolle damit veröffentlicht werden können. Womit wir wieder beim Stichwort Transparenz wären. Genau, Transparenz begleitet uns durch die ganze öffentliche IT. Weil wir gerade bei öffentlicher IT sind, das Kompetenzzentrum öffentliche IT ist angesiedelt im Fraunhofer Fokus in Berlin, hat eine Trend- und Themensammlung, die sogenannte ÖFIT-Trendschau. Also da lohnt sich ein Blick hinein, da gibt es ein paar sehr, sehr interessante Themen. Es geht vom 3D-Druck über digitale Unversehrtheit, digitaler Nachlass, zwei sehr, sehr interessante Themen. Gamification, Drohnen, Industrie 4.0 bis hin zu Wearables. Sehr gute Papers, sollte man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Ja, und ich habe noch was. Meine Lieblingsstaatssekretärin Frau Rogal-Grote hat mal wieder ein Interview gegeben zu dem Thema, wie unterstützt der Bund die Kommunen bei der Einführung des neuen Personalausweises? Man hat sich das sicherlich ein bisschen größer vorgestellt. Wirkliche Unterstützung sind Bereitstellung von Infomaterialien, die natürlich zum einen für den Bürger selbst sind, aber teilweise wirklich auch im Amt an sich benötigt werden, damit einfach die Beratungskompetenz gegenüber dem Bürger dann da ist. Es werden ständig neue Kommunikationsstrategien entwickelt und Machbarkeitsstudien sowie Fachkonzepte werden zur Verfügung gestellt. Das ganze Interview ist aber dennoch sehr interessant. Weitere Punkte sind zum Beispiel die Vorteile der EID-Funktion aus Sicht von Frau Rogal-Grote. Das E-Government-Gesetz, was durchaus Erleichterungen mit sich bringt, zum Beispiel natürlich auch in dem Punkt, dass die EID mittlerweile die Unterschrift ersetzt. Und, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, die Unterstützung von Seiten der Wirtschaft, die, und da ist die gute Staatssekretärin mit mir einer Meinung, die noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Ich werde Sie darauf ansprechen, dass ihr einer Meinung seid, wenn ich Sie dieses Jahr auf der CeBIT wieder treffe. Mach das, wir sind ja so. Weg, ich gehe jetzt auch nochmal nach Sachsen. Die Stadt Leipzig. Die startet auch mit einem Thema, was wir heute auch schon mehrfach erwähnt haben, eine Online-Petition oder mit mehreren Online-Petitionen. Die haben eine Plattform gestartet, die es ermöglicht, verschiedene Forderungen, Vorschläge oder Beschwerden online einzureichen. Die Sachsen wieder, die machen es. Und E-Partizipation, schwieriges Wort, scheint in diesem Jahr der Trend zu sein. Ist Sachsen das neue Österreich? Hoffentlich nicht. Auch da stimme ich dir zu. Thorsten, haben wir heute noch Themen? Lass mich schnell nachschauen, ob wir noch Themen haben. Nein, wir sind durch. Dann kann ich nur noch einen kurzen Spruch hinten anbringen. Den werdet ihr wahrscheinlich öfter mal wieder hören. E-Government. Alles andere ist Verwaltung. Ja, dann entlassen wir euch, wünschen euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Gebt uns weiter Feedback. Jedes Feedback ist willkommen. Genau. Alles Weitere findet ihr auf egovernment-podcast.de.